Adolf Sauerland versteht bis heute die ganze Aufregung nicht. Der Duisburger Oberbürgermeister hadert mit den Journalisten, mit dem politischen Gegner und inzwischen auch mit dem einen oder anderen Parteifreund. In der Öffentlichkeit wird er zum Sündenbock gestempelt, während er, so berichten es ihm nahestehende Personen, bis jetzt immer wieder beteuert, mit der Planung nichts zu tun oder gar persönliche Fehler gemacht zu haben. Den Begriff der allgemeinen politischen Verantwortung, die nicht mit Schuld zu verwechseln ist, mag er für sich in diesem Fall nicht gelten lassen. In der Duisburger Stadtverwaltung trifft man in diesen Tagen allerdings nicht wenige, die einem bei diesem Thema andere Einschätzungen liefern, aber immer darauf bestehen, dass man ihren Namen nicht nennt. Sie verweisen auf zwei Umstände. Erstens hat der Oberbürgermeister die Love Parade auch als Person unbedingt gewollt. Und zweitens hat er viele, die kritische Anmerkungen gemacht haben, ins Leere laufen lassen und dann immer wieder gesagt, er wolle nicht von Problemen hören, es seien Lösungen gefragt. Diese Hinweise finden sich in zahlreichen Akten und Vermerken, zum Beispiel über jenes Gespräch, das am 18. Juni stattgefunden hat. Damals wurde über die Fluchtwege und den Brandschutz gesprochen. Der zuständige Dezernent hielt die vorliegenden Konzepte so wörtlich für nicht genehmigungsfähig. In dem Vermerk findet sich allerdings der Hinweis, die Beamten sollten kooperativ sein und ebenfalls wörtlich, schließlich wolle der OB die Veranstaltung. In diesem Klima von Wunsch und Wirklichkeit wurde die Veranstaltung schlussendlich am 21. Juli, also 3 Tage vor dem Event, genehmigt. Unterzeichnet wurde sie von einem einfachen Mitarbeiter. Insider berichten uns davon, dass das Papier wie eine heiße Kartoffel durch die Amtsstuben ging, weil niemand seinen Namen darunter setzen wollte. Die Genehmigung wurde dann auch nicht, wie es üblich gewesen wäre, an die anderen Behörden weitergereicht. Die Polizei bekam das dürftige, nur zweiseitige Papier erst am Morgen der Veranstaltung und hatte keine Chance mehr, nachzufragen. Verwaltungstechnisch ist das korrekt gelaufen. Die Stadt hat die alleinige Entscheidungskompetenz. Die Polizei wird bei solchen Ereignissen nur beratend hinzugezogen und hat kein Vetorecht. Der Polizei ist dann im Übrigen zu verdanken, dass die Veranstaltung überhaupt beginnen konnte. Obwohl in den Genehmigungsunterlagen die Rede davon ist, dass die anreisenden Raver schon ab 10 Uhr auf das Gelände gelassen werden sollten, um einen Stau bei der Eingangskontrolle an den beiden Schleusen zu verhindern, wurden die Tore am Ende erst gegen 12 geöffnet. Ab den Schleusen war ausschließlich der Veranstalter zuständig, die Polizei hatte auf dem Gelände, zu dem auch der Tunnel gehörte, keinerlei Ordneraufgaben. Da die Kapazität der beiden Schleusen für den Ansturm mit einer maximalen Kapazität von 60.000 Personen pro Stunde kaum ausreichte, herrschten von Anbeginn an beengte Verhältnisse. Die Lage spitzte sich vor allem auf der Rampe unmittelbar vor dem Festgelände zu. Hier trafen die frisch ankommenden Musikfreunde auf die Wagen, die sogenannten Floats, und es passierte, was die Fachleute vorausgesagt hatten. Die jungen Menschen blieben stehen und hörten der Musik zu. Damit verteilten sie sich nicht so auf dem Gelände, es kam zum Rückstau. Als die Polizei das bei den Vorbesprechungen exakt vorhergesagt hatte, wies der Veranstalter das zurück und versprach, hier sogenannte Pusher einzusetzen, also Ordner, die dafür sorgen sollten, dass der Eingang eben nicht versperrt wird. Genau das geschah nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei überhaupt nicht, wie der Inspekteur der nordrhein-westfälischen Polizei Dieter Wehe jetzt erklärte. Der Veranstalter hat die Ordner um 15.46 Uhr angewiesen, das Konzept umzusetzen, insbesondere die Schleusungsstellen zu sperren, damit ein Zugang auf die Tunnel nicht mehr möglich war. Wie wir heute wissen, wurde dieser Auftrag vom Veranstalter nicht umgesetzt oder von Kräften des Veranstalters nicht umgesetzt. Warum trotz verbindlicher Absprachen diese Anweisung nicht, die Ordner nicht umgesetzt wurden, ist nicht bekannt. Jedenfalls strömten Besucher weiterhin in Richtung Tunnel und Rampe. Weil es den eigenen Ordnungskräften nicht gelang, diesen Stau aufzulösen, rief man die Polizei zur Hilfe, die sich plötzlich damit konfrontiert sah, Ordnerdienste leisten zu müssen, weil der Veranstalter überfordert war. Die Polizei gab die Order, die vor den Zugangstunneln liegenden Schleusen zu schließen. Weil das aus bisher nicht geklärten Gründen nicht geschah, nahm das Unheil seinen Lauf. Der Druck in den Tunneln und auf der Rampe zum Gelände wurde immer größer, der Eingang blieb blockiert. Plötzlich rissen Raver das Absperrgitter zu einer kleinen Treppe ein, die sie zur Flucht aus der Enge auf das Grundstück nutzen wollten. Dabei kam es dann zu dem Unglück. Menschen verhakten sich in den am Boden liegenden Gittern, wurden von hinten niedergedrückt und getrampelt. Am Ende waren hier in einem Umfeld von wenig mehr als 15 Meter Fläche 15 Tote zu beklagen. Erdrückt und erstickt, wie die Obduktionsberichte inzwischen bestätigen.